Deutschlandfunk. Corso. Mel Gibson ist vor gut 10 Jahren ziemlich abgestürzt. Mit Alkoholismus und seinen fremden und schwulenfeindlichen Äußerungen machte sich der Hollywood-Superstar zum Außenseiter und Gemiedenen. Sein neuer Film Hacksaw Ridge, der in diesem Jahr außer Konkurrenz auf den Filmfestspielen in Venedig lief, scheint die Filmgemeinde und vielleicht ja auch das Publikum mit dem geborenen Australier wieder zu versöhnen. Immerhin ist er für 6 Oscars nominiert. Hartwig Tegeler über Hacksaw Ridge, die Entscheidung und die Gewaltexzesse, die Gibson wieder einmal in seinem Kino feiert. Zweiter Weltkrieg, eine US-Einheit in Ausbildung, kurz vor dem Einsatz im Kampf gegen die Japaner. Und dann? Es tut mir leid, Sergeant. Dann ein falscher Mann am falschen Ort. Ich rühre keine Waffe an. Vortreten, mein Junge, ich fürchte, ich habe mich gerade verhört. Keiner kann Desmond auch nur in Ansätzen verstehen. Du bist ein Hosenscheißer, oder? Alle halten ihn für verrückt. Sie verweigern aus Gewissensgründen und gehen in die Army? Nein, Sir, ich kooperiere aus Gewissensgründen. Sie verarschen mich, Doss. Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich kann nur keine Waffe tragen und keine Menschenleben nehmen. Falsche Einheit. Keine Sanitäterausbildung. Die wollte Desmond eigentlich. Sondern gelandet ist der junge Mann in der kämpfenden Truppe. Doch dieser Pazifist in Hacksaw Ridge kämpft für seine Rechte. Stoisch nimmt er die Prügel und Schmähungen seiner Kameraden und Vorgesetzten hin. Gib mir das wieder. Bitte. Bitte. Bitte gib es zurück, Smitty. Bitte gib es zurück, Smitty. Schon in der ersten Szene führt uns Mel Gibson mit einer blutigen Schlachtsequenz lustvoll. Darauf wird zurückzukommen sein, die Welt vor, in der US-Soldat Desmond und seine Kollegen in der Schlacht um Okinawa landen werden. An diesem Hang, den sie hoch müssen, um oben die gut verschanzten japanischen Einheiten von einem strategisch wichtigen Hügel zu verjagen. Dann erst, nach diesem Vorgeschmack auf das große Schlachten, blendet Mel Gibson zurück und erzählt Desmonds Geschichte. Erzählt, wie der traumatisierte und alkoholkranke Vater den tiefgläubigen Sohn quasi zum Pazifismus getrieben hat, dann der Höllenritt im Ausbildungslager und schließlich die Schlacht auf dem Hang. Hacksaw Ridge, die Entscheidung, geht zurück auf die Geschichte des realen Desmond Doss, der 75 seiner Kameraden das Leben rettete. So wird auch dieser von Andrew Garfield gespielte Film Desmond, nachdem seine kämpfenden Kameraden sich zurückgezogen haben, er, der Sanitäter, wird allein einen Verletzten nach dem anderen vom Schlachtfeld weg und in Sicherheit bringen. 75, wie gesagt. So wird Desmond zum Helden. Sam Worthington als Desmonds Vorgesetzter. Ich habe in Ihnen nur eine Bohnenstange gesehen. Wusste nicht, wer Sie sind. Sie haben für unser Land mehr geleistet, als auch nur irgendjemand hätte leisten können. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so in einem Menschen getäuscht. Ich hoffe, eines Tages können Sie mir verzeihen. Hacksaw Ridge, die Entscheidung, ist ein perfekt inszenierter Kriegsfilm. Kein Antikriegsfilm, der Desmond Doss pazifistische Positionen teilen würde. Im Gegenteil, muss man sagen, wenn man den Film auf sich nachwirken lässt. Denn der Pazifist ist für Mel Gibson nicht interessant als Pazifist, sondern als Außenseiter, der ohne Wenn und Aber, ohne Rücksicht auf jegliche Widerstände, seine Positionen konsequent vertritt, für sie kämpft und dabei jede Schmach hinnimmt. Er steht mit anderen Worten für das, was im Hollywood-Kino und im Werk von Mel Gibson zentral ist: ein Held. Der schottische Widerstandskämpfer gegen die Briten in Braveheart ist solch eine Figur, ebenso wie der Jesus in Die Passion Christi oder der Urwaldkrieger Pranke des Jaguars in Apokalypto, Mel Gibsons Regiearbeit von 2006. Der Held, archaisches Konstrukt, der sich in der Welt des Krieges umso heller, lichter, ausdrucksstärker beweist. Deswegen kann dieser Film über einen Pazifisten so schwelgen im Blut, ja sich delektieren an seinen Gewaltbildern. Schlachtenmassaker, abgerissene Köpfe, ausgetretene Därme, zerhackte Leiber, spritzendes Blut, vor Schmerzen schreiende, brüllende Männer. Mel Gibson bereitet das exzessiv und besessen in Hacksaw Ridge auf und erinnert mit diesen Szenen an die Folterung von Jesus Christus vor der Kreuzigung oder die von William Wallace in Braveheart. Gibson inszeniert immer solche Passionsgeschichten, die in Blut baden. Und am Ende eben gibt es die Heiligsprechung des Helden, vor dem nun auch die sich verbeugen, die vorher den Pazifisten schmähten. Wir müssen morgen wieder rauf auf den Kamm. Mir ist bewusst, dass morgen Ihr heiliger Sabbat ist. Die meisten der Männer hier glauben nicht auf die gleiche Art wie Sie. Aber sie glauben aus tiefster Seele an den Glauben von Desmond Doss. Was Sie da oben auf dem Kamm geleistet haben, war nahezu ein Wunder. Und die wollen Teil davon sein. Ohne sie werden die da nicht raufgehen. Die Menschlichkeit seines unbewaffneten Sanitäters in der Schlacht von Okinawa interessiert Mel Gibson nur insoweit, als sich mit ihr dramaturgisch umso perfekter diese Geburt des Helden inszenieren lässt. Die Geschichte des Pazifisten und Humanisten, der tief durch Blut und Gedärme wartet, um schließlich seinen Heiligenschein zu bekommen, das ist allerdings nicht eine realistische Darstellung des Zweiten Weltkrieges. So wird Hacksaw Ridge ja durchaus als Parallelfilm zu Spielbergs Saving Private Ryan gefeiert. Nein, mit dieser weiteren Passionsgeschichte scheinen Filmemacher Mel Gibson vor allem die eigenen Dämonen zu feiern. Darum geht es in Hacksaw Ridge und hinterlässt einen ziemlich faden Beigeschmack.